Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Jena, 3. Juni 97. Ich weiß nicht, wer von uns beiden dem andern am längsten nicht geschrieben hat. Bei mir haben in den letzten 6 Wochen die Zerstreuungen wieder so schnell aufeinander gewechselt, dass ich nichts habe tun können. Wir hatten immer Fremde, auch ist Goethe seit mehreren Wochen hier, den ich vor seiner italienischen Reise jetzt wohl zum letzten Mal sehe. Er ist beinahe entschlossen, sich in 2 Monaten auf den Weg zu machen. Da Humboldts nun auch fort sind und ich mit Schlegels den Umgang aufgehoben, so bin ich diesen Sommer ziemlich allein, außer dass ich mit meinem Schwager und Schwägerin, die jetzt in Weimar etabliert sind, in einer angenehmen Verbindung lebe. Ich hoffe, diese Muße für den Almanach gut zu nutzen. Ich habe vor einiger Zeit Aristoteles Poetik zugleich mit Goethe gelesen, und sie hat mich nicht nur nicht niedergeschlagen und eingeengt, sondern wahrhaft gestärkt und erleichtert. Nach der peinlichen Art, wie die Franzosen den Aristoteles nehmen und an seinen Forderungen vorbeizukommen suchen, erwartet man einen kalten, illiberalen und steifen Gesetzgeber in ihm, und gerade das Gegenteil findet man. Er dringt mit Festigkeit und Bestimmtheit auf das Wesen, und über die äußeren Dinge ist er so lax, als man sein kann. Was er vom Dichter fordert, muss dieser von sich selbst fordern, wenn er irgend weiß, was er will. Es fließt aus der Natur der Sache. Die Poetik handelt beinahe ausschließend von der Tragödie, die er mehr als irgendein anderes poetisches Genre begünstigt. Man merkt ihm an, dass er aus einer sehr reichen Erfahrung und Anschauung herausspricht und eine ungeheure Menge tragischer Vorstellungen vor sich hatte. Auch ist in seinem Buch absolut nichts Spekulatives, keine Spur von irgendeiner Theorie, es ist alles empirisch. Aber die große Anzahl der Fälle und die glückliche Wahl der Muster, die er vor Augen hat, gibt seinen empirischen Aussprüchen einen allgemeinen Gehalt und die völlige Qualität von Gesetzen. Du musst ihn selbst lesen. Ich las ihn nach einer deutschen Übersetzung von Curtius, die in Hannover schon vor langer Zeit erschienen ist. Mich hat er mit meinem Wallenstein keineswegs unzufriedener gemacht. Ich fühle, dass ich ihm den unvertilgbaren Unterschied der neuen von der alten Tragödie abgerechnet in allen wesentlichen Forderungen Genüge geleistet habe und leisten werde. Dein S.